liegt am Schwärzer, Ohren zu, ne Wodka und im Auto sitzt. Auf der Arbeit nichts zu tun, aus dem roten Zwingerclub. Hosen tragen von Versace, aber nur aus zweiter Hand. Reval ohne Bilder, Raube gestern wieder eingesprüht. Immer nur am Kolben hören, denn die hat er oft gesehen. Gülse nur zum Arsch abwischen, Haftbefehl am Rotweinfest.